Sieh mal, Just. Da kommt jemand auf den Schrottplatz. Ja, ein Asiate. Hm. Will der zu uns? Keine Ahnung. Hallo. Hi. Können wir dir helfen? Nun ja, ich heiße Zuko und hatte gehofft, hier Peter zu sehen. Ah, Peter? Das ist ja seltsam, dass du nach ihm fragst. Den versuchen wir nämlich auch schon die ganze Zeit zu erreichen. Bisher hat er sich noch nicht bei uns gemeldet. Geht nicht an sein Handy und bei ihm zu Hause öffnet auch niemand. Verdammt, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Zumindest ungefähr. Ja? Ja, nun lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Ja, raus mit der Sprache. Er ist entführt worden. Was? Entführt? Von wem? Ich habe da so eine Vermutung. Moment. Moment, Moment. Du steckst da mit drin, richtig? Ja, es ist meine Schuld, aber ich wollte das nicht. Wie sollen wir das verstehen? Und wo ist Peter? Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Es begann am Samstagabend. Ich wurde verfolgt. Von wem? Mensch, Just, nun lass ihn doch einfach mal erzählen. Ja, ist ja gut. Wie gesagt, ich musste fliehen. Vor wem, das kann ich euch später noch erklären.